Ja, da könnte ja auch irgendein entstellter, was weiß ich, drauf sein. Also ich finde es schon krass, dass das so die Linie ist, die jetzt wohl ziehen wollen. Im Hinterkopf immer die geplante Aktion mit den europäischen Upload-Filtern, die ja eine gewisse Technik brauchen, damit die funktioniert. Wow. Deswegen dieser Artikel. Das ist nämlich einer der Kandidaten, den die benutzen könnten. So gut wie alle nicht weißen Männer, Polen und Ungarn, schlecht deutsch sprechende Menschen, Verdächtige und Kriminelle, Obdachlose, Gutmenschen, Linksextremisten, Frauen. So gut wie alle nicht weißen Männer. Hä? Frauen sind nicht weiße Männer? Linksextremisten sind nicht weiße Männer? Polen und Ungarn sind nicht weiße Männer? Schlecht deutsch sprechende Menschen sind nicht weiße Männer. Ey, Uni Antwerpen, mach doch irgendwas mit Käse oder Haschisch. Ach nee, Moment, Antwerpen ist Belgien, oder? Macht irgendwas mit Pralinen und Waffeln und so. Echt? Ja, zornige Sprache. Kämpfen, schießen, überfallen, angreifen, Widerstand. Ah, guck mal. Widerstand leisten ist auch schon in der Liste. Also glaubt nicht, dass Artikel 20 Grundgesetz euch irgendwas erlaubt. Und fluchen. Ich muss eine ganz kurze Anmerkung machen. Dieser Artikel ist aus dem Belgischen übersetzt, deswegen sind vielleicht die Worte nicht wörtlich, aber okay. Natürlich ist es bedenklich. Sehr, sehr bedenklich. Weil ich gehe mal davon aus, dass es genau diese wörtlichen Worte auch gemeint sind. Aber wer weiß. Kleiner Disclaimer. Google Translate, ne? Da. Naja, damals hat das mit einem Österreicher geklappt. Warum soll das jetzt nicht mit einem belgischen Algorithmus klappen, oder? Ja, Europa will Internetanbieter verpflichten, alle Uploads zu filtern. Wow. Ja, das heißt, das Ende des Memes. Ne? Also, wenn dann halt einmal der nette, lachende Afghane von eben halt im Upload-Filter gelandet ist, dann kannst du den nie wieder posten, egal ob du da jetzt was Nettes oder was Böses hinschreibst. Ist doch super, oder? Und alles per Algorithmus, damit du dich auch ja nicht irgendwie dagegen wehren kannst. Ach. Ja, da haben wir vorhin kurz die Seite gesehen. Das ist eine Aktion, die jetzt gestartet wurde. Also wer da im Hintergrund steht, kann ich wirklich nicht sagen. Upload-Filter, Save the Meme ist eine Aktion, weil ich meine, ihr habt gerade gesehen, was für einen Standard die anlegen. Und es wird ja sehr oft, es gibt ja sehr oft Cassandra-Rufe von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, oh Gott, hier, die Memes werden bald verboten. Ja, das ist schon sehr nah an dieser Horrorvorstellung dran. Deswegen sollte man da wirklich ein Augenmerk drauf auflegen. Ob man da jetzt politisch großartig was verändern kann, weiß ich nicht. Schaut euch die Aktion an, Save the Meme. Kann ich jetzt nicht und wirklich sagen, ob das eine gute Sache ist, aber das, vielleicht gibt es auch Alternativen, aber Save the Meme. Kulturmarxismus. Es geht um einen, also das ist ein Blog-Eintrag von GitHub und es geht hier um die Problematik der Upload-Filter, die EU-weit ja angedacht sind, die also den Gesetzesvorschlag, den verlinke ich später auch mal in den Shownotes, aber das ist nochmal ein Aufruf von einem aus der Coder-Community, der die Leute halt darauf aufmerksam macht, hier, wenn diese Upload-Filter für Musik und für Bilder und für andere Sachen gelten, gelten die teilweise auch für Code. Hier eingeblendet sieht man beispielsweise einen Code, der ausgegeben werden könnte, wenn ein Upload-Filter implementiert wird. Ne? Also der Text hier zu lesen, was man halt als Antwort bekommen würde, ja, du kannst das nicht hochladen, weil ja, es ist halt Copyright Infringement, ja, und das ist eine, ja, genau, push the client due to Article 13 Filters, und das heißt in dem Sinne, dass man es halt nicht hochladen konnte, weil die Daten halt gescannt wurden vom Hochladen oder beim Hochladen und dann nicht veröffentlicht wurden, ja, und das, ja, Upload-Filter. Es wird schlimm werden, wenn das wirklich kommt, weil dann gibt es einfach noch viel mehr Rechtsunsicherheit und wie wir es ja schon von anderen gesetzlichen Regularien kennen, die Unternehmen löschen im Zweifelsfall lieber mehr, als dass sie sich angreifbar machen. Ja. Super. Hatten wir doch eigentlich auch schon hier gemacht. Müssen wir das jetzt nochmal auf EU-Ebene machen? Das kostet auch alles doppelt. Wir haben den Stoiber doch dahin geschickt, damit er was gegen Bürokratie tut, oder? Kulturmarxismus.